wie ein Tag zu Ende geht und wie ein Blatt vom Wind verweht. So eilt die Zeit oft so dahin vorbei. Ich suchte hier den Sinn zu sehen, verstehen, enttäuscht und leer in Liebe und Glück. Wunden lässt die Zeit zurück. Oh, so oft ist mein Leben ein Spiel. Wer kann denn sagen, was echt ist? Wer sagt es mir? Wer sagt es mir? Wer zeigt mir den Weg? Wer zeigt mir den Weg, wo Wahrheit ist? Wer zeigt mir den Weg, wo Wahrheit ist? Wer zeigt mir den Weg, wo Wahrheit ist? Zeig mir.